Am 25. November wurde die Kim-Jong-Suk-Bibliothek in der Kim-Il-Sung-Oberschule von Kuba eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen die Funktionäre der kubanischen Gesellschaft, wir Freundschaft mit allen Völkern, des kubanischen Komitees zur Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und der Kim-Il-Sung-Oberschule, die Massen, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Kuba und seine Mitarbeiter teil. Der Redner betonte, dass die Errichtung der Kim-Jong-Suk-Bibliothek in der Oberschule mit dem Namen des großen Führers des koreanischen Volkes Kim Il-sung ein Stolz aller Kubaner sei. Er fuhr fort, dass die Lehrer und Schüler durch die Bibliothek die Verdienste der großen Führer der DVRK tiefer wissen können.